Operation gegen den Islamischen Staat schrammt knapp am Skandal vorbei. Wegen falscher Koordinaten bombardieren türkische Kampfjets beinahe Stellungen des IS, meldete die türkische Satireseite Zeitung in der vergangenen Woche. Eine Satire, die ihrerseits nur knapp an der Realität vorbeischrammte. Denn die Militäroperation gegen die Mörderbanden vom Islamischen Staat ist in Wahrheit eine gegen die kurdische Arbeiterpartei PKK. Das zeigen sowohl die Razzien in der Türkei wie die Luftangriffe, von denen sich die weitaus meisten gegen die PKK richten. Die aber ist eng mit der syrisch-kurdischen PYD verbunden. Knapp 10.000 ihrer Leute kämpfen in Syrien gegen den Islamischen Staat. Was der PKK schadet, nutzt dem IS. Und vermutlich ist es nur den USA zu verdanken, dass die Luftangriffe nicht auf das kurdisch kontrollierte Gebiet in Syrien ausgedehnt wurden, von einigen Testfeuern einmal abgesehen. Aber warum riskieren der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan und die AKP-Regierung die Aussöhnung mit der PKK, die sie selber vor 3 Jahren in die Wege geleitet haben und noch vor einiger Zeit als größtes innenpolitisches Unterfangen der jüngeren türkischen Geschichte bezeichnet hatten? Zum einen, weil die Türkei die kurdische Selbstverwaltung in Nordsyrien als Bedrohung ansieht. Der wichtigere Grund aber ist so schlicht, dass es fast schon wehtut. Weil Erdogan eine Wahl verloren hat und die nächste gewinnen will. 62 Tage sind seit der Parlamentswahl vergangen. 62 Tage, in denen die AKP, die Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung, einfach so tut, als habe gar keine Wahl stattgefunden. Und ein Staatspräsident, der einfach so tut, als sei die Türkei eine Präsidialrepublik. Es ist also nichts weniger als ein kleiner Staatsstreich, der gerade in der Türkei stattfindet. Ein Präsident, der seine Kompetenzen weit überschreitet und eine nicht länger demokratisch legitimierte Regierung stürzen das Land in einen Krieg. Unterstützt von einer PKK, die in einem Akt von unglaublicher politischer Dummheit den Waffenstillstand als erste gebrochen hat. Dabei weiß auch Erdogan, dass dieser Krieg militärisch nicht zu gewinnen ist. Es war ja diese Erfahrung, die ihn dazu bewogen hat, eine politische Lösung für den 3 Jahrzehnte währenden Konflikt zu finden, der über 40.000 Menschenleben gekostet, aber keine Sieger hervorgebracht hat. Darum ist der Hauptgegner der türkischen Militäroperation nicht die PKK und schon gar nicht der IS. Der Hauptgegner ist die pro-kurdisch-linke Demokratiepartei der Völker, die HDP, die mit ihrem Sprung über die 10%-Hürde erst dafür gesorgt hat, dass die AKP ihre Mehrheit im Parlament verloren hat und die nun verzweifelt beide Seiten dazu aufruft, die Waffen niederzulegen. Wenn er schon keine Mehrheit bekommt, das Land offiziell zu einer Präsidialrepublik umzuformen, so will Erdogan wenigstens unter einer Alleinregierung der AKP mit einem Quasi-Präsidialsystem weitermachen. Und unter keinen Umständen will er die Macht teilen. Das ist Besessenheit, die Überzeugung von der eigenen Mission. Aber nicht nur. Unter Erdogans Herrschaft hat die AKP den Staat als Beutegut betrachtet. Erdogan dürfte besser als jeder andere wissen, was die Aktenschränke der Ministerien zutage fördern würden, wenn sie in falsche Hände gerieten. Eine Koalition wäre der Anfang vom Ende seiner Macht. Und am Ende würde kein ruhiger Lebensabend an der türkischen Riviera auf ihn warten, sondern der Prozess. Darum hat Erdogan gleich nach der Wahl seine Devise ausgegeben, mit der er Ministerpräsident Ahmet Davutoğlu bedrängt. Diese Devise lautet Neuwahl. Krieg und Terror können dann nur nützlich sein, um die HDP unter die 10%-Hürde zu drücken und Stimmen zurückzugewinnen, die die AKP an die nationalistische MHP verloren hat. Aber man kann einen Krieg nicht nach einer Wahl einfach so wieder abknipsen. Und die gesellschaftlichen Folgen dieser Eskalation sind noch gar nicht abzusehen, ebenso wenig die Folgen für die türkische Wirtschaft. Und trotzdem, die Frage ist nicht, ob Erdogan stürzen wird, die Frage ist, was er bei seinem Versuch, sich gegen seinen Sturz zu wehren, in Trümmer schlagen wird.